Also herzlich willkommen beim Podcast von BoostMe, der Agentur für Influencer Marketing. Der Agentur. In Neu-Berlin-Schöneberg sozusagen. Ja. Frisch hergezogen aus dem guten alten Zehlendorf. Nein, zählt auch noch zu Berlin, nicht Brandenburg. Naja. Aber jetzt mehr Innenstadt. Wenn man das schon mal rausgefahren ist, dann weiß man das nicht so genau. Ja. Wer bist du eigentlich? Warum redest du hier? Ich bin Matthias, Gründer der Agentur BoostMe. Eigentlich, wenn man mal überlegt, was ich gelernt habe, komme ich eher aus dem Medienbereich, also aus dem anderen Medienbereich, aus dem Journalismus. Und, kannst du sagen, dass du von Springer kommst? Ja, ich komme von Axel Springer. Ich habe eine Vergangenheit bei Axel Springer, auf die ich auch sehr stolz bin, tatsächlich. Ich schäme mich überhaupt nicht. Nein, ich finde es super. Da stehe ich zu. Da habe ich viele Dinge gelernt, die ich jetzt brauche, ja. Und trotzdem dennoch, Journalismus ist nicht alles oder zumindest nicht, wollte ich mein ganzes Arbeitsleben damit verbringen und habe im vergangenen Jahr eine Influencer-Marketing-Agentur gegründet, BoostMe heißt die. Und ja, in der arbeitest du auch, soweit ich weiß. Jawohl, ich glaube auch. Aber wer bist du überhaupt? Wer bin ich? Diese traumschöne Stimme gehört zu Daniel. Und ich bin jetzt vor kurzem, ich glaube, offiziell zum Head of Sales and Marketing geworden in dieser Agentur. Hast du dich hochgeschlafen? Ja, nur zwei. Und müsstest du doch am besten wissen, Matthias. Was ich vorher gemacht habe, das lasse ich jetzt noch mal ein bisschen offen, weil damit können wir noch ganze Folgen füllen. Okay, dann komme ich auf diese Frage bald zurück. Sehr schön. Ja. Was macht denn unsere Agentur? Ja, was macht unsere Agentur? Also, wenn wir uns irgendwo vorstellen und ich sage, wir machen BoostMe, wir machen Influencer-Marketing, muss ich immer gleich lachen und sagen, ja, wir machen das, was alle machen. Also ist ja auch jetzt ein bisschen im Trend, Influencer-Marketing. Tatsächlich allerdings machen wir einige Dinge ein bisschen anders. Also wir sehen uns als Beratungsagentur für Influencer-Marketing. Das heißt, wir entwickeln viele Konzepte, wir nehmen Unternehmen an die Hand und wir entwickeln vor allem Influencer-Marketing Konzepte für Unternehmen, wo man jetzt nicht sagen würde, okay, da passen YouTube-Stars zu. Also beispielsweise Energieunternehmen oder Abfallentsorgungsunternehmen. Also beispielsweise sowas. Ja, auch mit Behörden haben wir schon gesprochen oder mit staatlichen Unternehmen. Also wir machen nichts für Uhren oder Parfümhersteller oder so. Das ist eigentlich gar nicht unser Fokus. Noch nicht. Noch nicht, genau. Falls ihr ein Uhren- oder Parfümhersteller seid, meldet euch. Genau, hello@boost.me. Oder auch info@. Viele kommen ja mit unserer URL nicht klar, das heißt ja boost.me und die Firma heißt auch BoostMe und nicht Boost. Warum eigentlich? Also ich muss ja sagen, ich bin noch nicht seit der Gründung dabei, sondern bin erst, glaube ich, ein knappes Jahr danach eingestiegen und habe mich tatsächlich auch über diesen Namen, gewundert ist ein großes Wort. Da kommt gerade der Putzmann hinein. Hallo Herr Putzmann. Genau, aber er ist gerade wieder rausgegangen, er will gar nicht mitmachen. Er möchte nicht mitmachen. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das. Dabei sind wir so nett anzusehende Menschen. So nett, außerdem haben wir noch Weißwein. Deswegen machen wir auch Radio. Radio, naja, Internetsradio. Ja, aber die Frage ist, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, genau. Vor dem Putzmann, warum wir BoostMe heißen. Ja. Wir sollten gar nicht BoostMe heißen, das war eigentlich nur ein Arbeitstitel. Also ich habe damals mit meiner Mitgründerin ein Konzept geschrieben und ich wollte halt immer nicht an die Stelle, wo steht das Unternehmen, wollte ich nicht immer schreiben, das Unternehmen. Ich wollte es ein bisschen plastischer machen und dachte mir, ach, muss irgendwas mit Boost oder sowas heißen irgendwie. Ich meine, andere Unternehmen heißen irgendwas mit Reach oder irgendwas mit Bird oder so, aber nein, ich wollte irgendwas mit Boost machen. Und dann habe ich geguckt, welche URLs frei sind, war natürlich alles schon weg irgendwie, BoostMe, BoostUs, was weiß ich. Komisch. Und dann habe ich gesehen, aber die URL, wenn du die mit zwei Nullen schreibst, dann ist sie noch frei. Und deswegen habe ich BoostMe und BoostUs, also beide URLs registriert, um die als Arbeitstitel in das Konzept einzufügen. Ja, und eigentlich sollte das nur der Arbeitstitel sein, aber meine Mitgründerin Corinna, die jetzt heute nicht hier ist, die fand den Namen so toll und dann hat gesagt, ja, lassen wir so. Da habe ich gesagt, naja, aber das mit den zwei Nullen und so, das könnte ein bisschen schwierig sein. Nee, egal. So, und jetzt heißen wir BoostMe mit zwei Nullen. Und ich muss zugeben, es ist ein bisschen schwierig. Also ab und zu, also es versteht nicht jeder, sagen wir es so. Allerdings ist die Frage, wer tippt eigentlich heutzutage noch E-Mail-Adressen irgendwo ab? Also eigentlich kriegst du ja eine E-Mail und antwortest dann drauf. Das ist wie mit Handynummern. Ich weiß keine einzige Handynummer. Die hat man im Telefonbuch und ruft einfach an. Ja, aber was ist denn, wenn wir nach einem unserer berühmten Akquisetermine jemandem unsere Karte gegeben haben und er uns eine E-Mail schreibt? dann schreibt er nämlich eine E-Mail und tippt diese E-Mail-Adresse ab. Das stimmt. Wir wissen auch nicht, wie viele E-Mails nicht angekommen sind. Das stimmt. Wahrscheinlich werden wir auch 10-mal reicher, wenn wir jetzt das, nicht... Das ist sehr gut möglich. Ja. Ja. Ja. Ach, Mensch. Eigentlich hätten, wir hätten bestimmt auch schon Songs aufnehmen können. Das stimmt. Ja. Apropos Boost.me. Dadurch, dass wir einfach zwei Nullen im Namen haben, haben wir übrigens so einen Punkt in den Nullen drin und da habe ich mich für eingesetzt. Der Grafiker hat mich damals, glaube ich, ist Michael ein guter Freund von mir, ja, der hält mich, glaube ich, ein bisschen für bekloppt, aber ich habe gesagt, wir müssen in diese zwei Nullen noch einen Punkt reinmachen, damit man wirklich erkennt, dass es eine Null ist und keine O ist, weil ich so Angst hatte, dass die E-Mails alle nicht ankommen. Und deswegen haben wir da zwei Punkte drin und zu dem Thema habe ich eine wunderschöne E-Mail mal ausgedruckt. Ja, ganz kurz, Matthias hat eine E-Mail ausgedruckt. Ja, unter jeder E-Mail selten. Steht eigentlich drunter, bitte drucken Sie diese E-Mail nicht aus. Unter der CO2. Stand das nicht. Unter der stand das nicht. Aber deswegen von wegen CO2, Matthias hat nicht mal einen Führerschein, von daher hat er einen ganz sauberen. Wir müssen hier nicht persönlich werden, ja? Ach so. So, also, ich lese eine E-Mail vor. Ich kann auch sagen, von wem die ist. Er sagt es ja selber. Er heißt Günther Hengsberg und ist Grafiker, ja? Und er schreibt mir: Sehr geehrter Herr Bannert, eine Frage aus professionellem Interesse. Ich bin Grafikdesigner. Welche Idee steckt hinter dem Boost.me-Logo? Ja, man muss beschreiben, also Boost.me ist der Schriftzug mit zwei Nullen und einem Punkt drin. Und unser Logo ist eigentlich ein Pfeil, der nach oben geht. Kann auch nachher mal erzählen, warum. Aber das ist unser Logo, ja. Und er schreibt weiter: Meine erste Assoziation und die der Kollegen, keine Grafiker, denen ich es zeigte, war nicht Influencer-Marketing, sondern Brüste. Was durch die Nähe zum englischen Wort Boobs ihres Firmennamens zusätzlich befördert wird. Ist das vielleicht sogar als Ironie intendiert? Meine Antwort würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen, Günther Hengsberg aus Köln. Und haben wir gesagt, ja? Das Witzige ist, jetzt kann man es ja sagen, unser allererster Kunde, den wir hatten, war die Pornoseite X-Hamster. Und ich wasche meine Hände, ja, ich kenne sie auch nicht, ich kannte sie bis dato nicht. Ich wasche meine Hände in Unschuld, ich habe damit nichts zu tun, aber tatsächlich war das irgendwie der Auftrag, der als erstes auf uns zukam. Und für die haben wir eigentlich auch gar nicht so richtig Influencer-Marketing gemacht, sondern generell so ein bisschen Marketing in Deutschland. Ja, und insofern passt das eigentlich Boobs.me, wie wir uns ja manchmal intern nennen. Und X-Hamster, irgendwie ist das ja ganz witzig. Und der Pfeil, den wir ja im Logo haben, der sieht manchmal ein bisschen, also einige haben gesagt, das sieht ein bisschen aus wie so ein Phallus-Symbol. Nein. So. Der Pfeil kommt übrigens tatsächlich von unserem, von der GmbH, in der wir erscheinen sozusagen. Die hat früher mal ein Magazin gemacht, das heißt Wirtschaftswunder Berlin-Brandenburg, deswegen heißt die Firma auch Vivo Media GmbH. Und die hatte so einen Pfeil im Logo drin, deswegen ist der Pfeil immer noch bei Boost.me drin. So ist es eigentlich entstanden. Ja, aber gut. Aber gut. So. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum wir beiden hier zusammensitzen und machen, was wir machen. Das fragen wir uns auch tatsächlich, aber uns ist mal aufgefallen, dass wir noch keinen Podcast gemacht haben. Ja, warum eigentlich nicht? Das ist eine gute Frage. Eigentlich sind wir, also wir selber finden uns gegenseitig sehr unterhaltsam. Ja, und wir machen noch was mit diesem Social Media, also von und, daher. Genau, Social Media und unterhaltsam. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir lassen euch einfach mal daran teilhaben und nicht nur die 12 Leute, die jeden Tag bei uns mit im Büro sitzen. Und es ist, glaube ich, besser als ein YouTube-Kanal, dann da müsste man uns sehen. Ne? Oh Gott, ja. Nee, das möchte, glaube ich, keiner. Ja. Ja, und was wird hier vorkommen? Also primär werden wir hier einmal die Woche sitzen, Wein trinken und von unserer Woche erzählen und von unseren Sachen mit Influencern. Mit diesen Influencern? Mit diesen Influencern, gegen die es auch keine Medikamente gibt. Genau, eigentlich davon erzählen, was wir so die Woche gemacht haben, was so unsere... Wir haben ein paar Kategorien, die sind aber noch geheim, bis wir sie gleich nennen. Mhm. Aber ich will jetzt hier nicht irgendwie zu viel teasern. Und euch einfach mal ein wenig an unserem Agenturleben teilhaben, was meiner Meinung nach doch recht unterhaltsam ist. Was aber auch an Matthias liegt. An mir? Naja, komm, wir sind alle ein bisschen unterhaltsam. Also wir sind ja zu viert und jeder von uns ist, glaube ich, auf seine Weise sehr unterhaltsam. Der eine in dem einen Bereich, der andere, der eine nüchtern, der andere nicht nüchtern. Wir sind meistens nüchtern, wir trinken nicht. Selten. Manchmal, also beim Podcast. Selten. Ja. Öfter. Wie war denn unsere Woche, Daniel? Naja, Slack mich am Arsch. Ja. Hast du schon ein Stichwort genannt? Ja, genau. Wann war denn das? Montag, meiner Meinung nach? Ich glaube, es war Montag, ja. Die Weihnachtsfeier, nee, der Adventsmarkt. Weihnachtsmarkt? Der Weihnachtsmarkt von Slack war das. Genau. Wir müssen ja auch für das Internet da draußen, weil wir wissen ja nicht, wann die Leute das da draußen hören. Das ist ja auch immer so ein Ding. So Podcasts sind ja auch nicht, sind ja zeitflexibel. Nein. Doch. Nein. Doch. Man hört sie ja nicht wie im Radio live. So wie Netflix. So ähnlich wie Netflix, ja. Ja, da können die Leute sich nämlich aussuchen, wann sie es hören. Slack mich am Arsch. Slack mich am Arsch. Wir haben heute Mittwoch den 6.12., glaube ich. Ja, heute ist Nikolaus. Alles Gute zum Nikolaus. Nachträglich. Hast du was im Stiefel gehabt eigentlich? Oder hast du deine Schuhe gar nicht geputzt? Oder hattest du gar keine Schuhe an? Ich hatte A, keine Schuhe an. Und die Stiefel trägt eigentlich nur meine Freundin, bis ich sie ihr ausziehe nachts. Du ziehst ihr nachts. Okay. Gut, wir waren auf der Slack-Weihnachtsfeier oder Slack Weihnachtsmarkt. Hast du ihr denn Schokolade da reingesteckt? In die Stiefel? Gott, wollen wir die Folge 0 schon explicit machen? Das ist ja. Na gut, okay. Wir reden vom Nikolaus. Also, ja. Der Nikolaus zieht sich die Schuhe aus. wir waren am Montag auf der Slack-Weihnachtsfeier. Dritter Versuch. Hier in Berlin tatsächlich. Und die hatten in der Kunstschule Berlin, welche an der Friedrichstraße nähe Checkpoint Charlie beheimatet ist, einen lustigen kleinen Weihnachtsmarkt aufgebaut. Und wie üblich auf solchen Veranstaltungen gab es natürlich Glühwein, vegane Currywurst. Hast du die gegessen? Vegane Currywurst? Oh Gott. Die war gar nicht so schlimm. Ja, also weiß ich nicht. Naja, ich bin ja auch Teilzeit-Veganer, aber dazu später mehr. Also ich fand es tatsächlich ganz nett. Die Talks, meiner Meinung nach, hätten sie sich sparen können. Es war ein ganz nettes Come-Together mit Weinchen und Essen. Bei den Talks hast du auch gar nicht zugehört. Das ich weiß noch, stimmt. Dass du vor der Tür einen Typen gefragt hast, und was machst du so bei Slack? Und, da hast du ihn gefragt, naja, machst du irgendwas mit Community-Management? Und er sagte, ja, auch. Und es war der Europachef von Slack. Ach echt? Ja. Ja, aber er hat gut reagiert. Und ich dachte mir so, Gott, Daniel. Ach, das war der Europachef. Das war der Europachef, ja. Und der hat sich auch auf der Bühne kurz vorher vorgestellt, aber da hattest du schon dein Kaltgetränk. Ja, gut, ja. Naja. Ja, so passiert das. Aber das war, also muss ich tatsächlich sagen, dass ich die Mitarbeiter von Slack doch also sehr aufdringlich fand an dem Abend. Ja, die haben wahrscheinlich gesagt, okay, wir geben jetzt so und so viel Geld aus. Zumal man muss ja sagen, die haben ja in Berlin gar kein Büro. Das heißt, die müssten alle irgendwie eingeflogen worden sein für einen Weihnachtsmarkt. Von Dublin, ja. Ja, ich frage mich sowieso bei der Marketingstrategie von Slack, was läuft da schief? Ja, die machen in Berlin einen Weihnachtsmarkt, obwohl sie hier kein Büro haben. Das heißt, sie müssen irgendwie das Büro mieten, also die Fläche mieten. Die ganzen Leute müssen kommen. Und okay, gerade klingelt die Tür. Es klingelt bei uns die Tür. Ich gehe mal schauen, wer das ist. Matthias redet weiter. Nee, ich glaube, das klärt sich schon von allein, glaube ich. Ich glaube, die gehören hier alle zusammen. Naja, wir sind auch ein Open House, also hier kann ja jeder vorbeikommen. Also wenn ihr mal Lust habt, bei Boost Me vorbeizugucken. Wir sitzen in Schöneberge in der Hauptstraße 3 und sind hier gerade hingezogen. Ich glaube im September, also gerade, also fürs Internetzeitalter ist das ja schon lange her, aber kann hier jeder vorbeikommen. Aber zurück zu Slack. Ihr könnt alle durchatmen. Es war nur Putzmann Nummer 2. Okay, wir haben sogar 2 hier. Naja, ist ja auch ein großes Büro. Na, zumindest hat Slack ja diesen Raum, also diese Kunstschule hieß das, irgendwie mieten mussten. Und alle Mitarbeiter, die da waren, mussten ja eingeflogen werden. Dazu kommt die Currywurst, die vegane. Also es war, glaube ich, nicht ganz billig. Und vielleicht waren die deswegen so aufdringlich. Das kann sein. Und ich erkläre euch mal kurz, was ich mit aufdringlich meine. Denn wir standen da ganz friedlich an so einem Stehtisch. Und haben unser Kaltgetränk und unsere vegane Currywurst in uns reingeschoben. Und plötzlich kam dann ein fremder Mann auf uns zu und sagte, Hi, who are you? What you are doing? I'm from Slack. Und das war nicht das einzige Mal an dem Abend, sondern es kam später dann halt noch der Europachef, der sich auch einfach zu uns an den Tisch gestellt hat und uns, also ich, wenn man es jetzt nicht, also ich würde es fast Vollquatschen nennen. Das fand ich doch wirklich sehr aufdringlich. Vielleicht waren die auch einfach nur nett und wollten sich unterhalten, dass wir nicht so alleine, Mutterseelen alleine an diesem Event rumstehen. Und wir waren ja auch fast die Ersten da. Manchmal möchte ich alleine irgendwo rumstehen. Ja, das glaube ich, aber dazu ist, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall nochmal zum Marketing von Slack zurückzukommen. Ja. Also da machen die diesen Weihnachtsmarkt hier in Berlin, obwohl sie kein Office hier haben. Und Was ja noch völlig unverständlich ist, die hängen ihr Plakate auf, also an Litfaßsäulen und so. Und jetzt frage ich mich, wenn irgendwie meine Mutter oder so jetzt so ein Plakat von Slack sehen würde, ich weiß nicht, ob die damit was anfangen können, ob das nicht ein bisschen an der Zielgruppe vorbei ist. Du wirst lachen, es gibt sogar Familien-Slack-Gruppen. Echt? Ja, tatsächlich. Also einige Familien benutzen es auch anstelle von WhatsApp. Was das soll, weiß ich auch nicht. Machst du das? Ich habe keine Familie. Achso, aber ich bin, aber wir haben auch Slack. Stimmt. Also im Grunde genommen haben wir auch eine Familien-Slack-Gruppe. Stimmt, ja. Wir sind ja nur 4 Leute drin. Ja. Ja, also, wie gesagt, also, aber Print heutzutage, das ist halt, das Witzige an der ganzen Sache ist, dass Influencer-Werbung fällt heute nicht mehr auf, aber die Print-Werbung, die fällt uns jetzt wieder auf, weil es einfach so völlig out of context ist. Vielleicht sollten wir auch YouTube-Videos auf Plakate drucken? Das wäre mit QR-Codes, das wäre eine ganz gute Idee. Okay. Ja. Wir könnten das ja mal beim nächsten Kunden vorschlagen. Ja. Meiner Meinung nach mehr QR-Codes. Und, ach ja, genau. Hier, ich habe jetzt hier gerade, Matthias ist super, Matthias hat uns nämlich einen Ablaufplan ausgedruckt. Damit wir nicht so viel wirres Zeug reden. Wie das sonst? Auch so. und hier steht die Band und ihr kurzes rotes Kleid. Okay, möchtest du dazu was sagen? Ich glaube, Matthias möchte das gerne erzählen. Okay, die Geschichte dazu ist, also wir sind auf diesem Slack-Weihnachtsmarkt, gehen da so durch die Runden und dann spielt so eine Band. Und im Vorbeigehen denke ich mir, das rote, kurze Kleid kenne ich doch irgendwoher, ja? Es ist nicht so, dass ich Frauen mit kurzen, roten Kleidern immer hinterher gucke, ehrlicherweise gar nicht. Aber wir waren zusammen am Freitag auf der Verleihung des Innovationspreises Berlin-Brandenburg. Und zwar nicht, weil wir innovativ sind und dort eingeladen sind. Also wir sind innovativ, aber wir wurden nicht dort eingeladen. Sondern wir teilen uns ein Büro mit einer Partneragentur, Publiplikator heißen die. Und die machen auch den Innovationspreis. So, und jetzt wie heißen die? Publiplikator. Die haben auch einen komplizierten Namen, nicht so kompliziert wie unseren, aber das ist ein anderes Thema. Das gehört dir jetzt nicht her. Zumindest war der Innovationspreis. Und dort spielte eine Band. Und in der Band war sozusagen die Frontsängerin eine Frau und ich saß in der letzten Reihe, wirklich in der letzten Reihe. Aber mir fiel auf, dass sie ein rotes Kleid anhat und es war vielleicht ein bisschen zu kurz. Also so was ist die Definition von ein bisschen zu kurz? Ich weiß es nicht, das ist ja auch alles Geschmackssache. Ja, also der weiß ich nicht, vielleicht, was heißt so kurz? Hast du Angst darum, dass sie sich die Nieren verkühlt? Na, weiß ich nicht. Also da drin war es ja warmer, wenn man rausgeht, ich weiß es nicht. Das ist auch Geschmackssache und ich will ja auch kein Shaming betreiben. Also soll ja jeder anziehen, was er will. Und ich finde auch tatsächlich, man kann sich auch nicht zu kurz anziehen. Jeder soll sich so anziehen, wie er sich wohlfühlt. Zumindest hatte sie ein kurzes rotes Kleid an und es fiel auf. Auch allein schon wegen der Farbe, ja. So, und dieses rote Kleid, das sehe ich im Augenwinkel, als wir durch diesen Slack-Weihnachtsmarkt gehen und denke mir, das kommt dir doch irgendwie bekannt vor. Und dann gucke ich die Frau an und sage mir, auch die Frau kommt mir bekannt vor. Aber ich kann... können wir hier mal ein kleines privates Detail verhalten. Ich kann mir Gesichter überhaupt nicht gut merken, tatsächlich. Also frag mich nach einer E-Mail-Adresse, die kann ich mir gut merken, aber keine Gesichter. Er fragt mich fast jeden Morgen, wer ich bin. Fast. Er sieht auch jeden Morgen etwas anders lidiert aus. Aber zumindest diese Frau, ja. Und es war ja noch nicht viel los und dann dachte ich, ach, jetzt fest nehme mein Herz und frag sie mal. Dann habe ich sie gefragt, wie die Band heißt und dann sagte ich, kenne ich nicht. Dann habe ich sie gefragt, ob sie noch in anderen Bands spielt. Dann sagte sie, ja, in etlichen. Da dachte ich, okay, sozusagen mehr so die, ich will nicht sagen, nee, Thomas Anders ist ja, mir fällt kein guter Vergleich jetzt ein. Der Graf. Der Graf, der Firmenbands. Oder hat er nur bei Uneisig gesungen? Ja. Na, man weiß es nicht. Vielleicht sowas wie, ich weiß es nicht, wer singt denn überall? So wer ist denn so ein... Gibt es eigentlich Unheilig noch? Unheilig? Ich meine, dass sie sich aufgelöst haben und dass sie ein Abschiedskonzert gespielt haben. Woran um zu leben? Das war ein toller Song, ganz ehrlich. Genau. Ich mochte Unheilig aber früher noch lieber, also wo sie noch nicht so schmusig waren. Ihr werdet das noch mitkriegen, Matthias Welt sind ganz viele seltsame Songs, ganz tolle Songs. Ich habe mir auch die Matthias haben wir zum Beispiel auch unser Intro zu verdanken. Also ja, das stimmt, ich gebe es zu. Ja, ich habe ein Faible dafür, für Trash. Aber so habe ich auch Daniel gefunden. Das jedenfalls, diese Band stellte sich dann raus, war tatsächlich, das war die gleiche Sängerin wie beim Innovationspreis Berlin-Brandenburg. Jetzt frage ich mich in einer Stadt wie Berlin, ja, wo Firmen Bands buchen für Firmen-Events, ob es da nur 3 Firmen-Bands oder sowas gibt. Jedenfalls trat sie da auf. Naja, aber das ist ja, also ich glaube tatsächlich, die trennen sich auch Ende Dezember alle wieder und treffen sich auch erst Anfang Dezember, diese Bands. Meinst du? Weil ich denke, dass Dezember so die einzige Hochzeit von Coverbands ist. Vielleicht sollten wir auch eine Band gründen. Nein. Okay. Gut, nächstes Thema. Ja, da fällt mir jetzt auch keine gute Brücke zu ein. Ja, doch, Moment. Moderationsbrücke. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das war ja ganz toll bei Slack. Aber wie war denn die Weihnachtsfeier von Publiplikator? Tatsächlich, da ich irgendwie für beide Agenturen noch ein bisschen tätig bin und wir uns auch ein Büro teilen, war ich noch eingeladen zu der Weihnachtsfeier von Publiplikator. Ich bin auch gekommen, ich konnte aber nicht. Genau, und unsere eigene Weihnachtsfeier, die von Boost.me, ist erst nächste Woche. Also stimmt. Darf ich zweimal Weihnachtsfeiern feiern, aber warum auch nicht? Man hat im Dezember sowieso kaum was zu tun. Ja, und gestern, das ist gestern, also aus Hörersicht, heute ist Mittwoch, also war die Weihnachtsfeier gestern am Dienstag. Immer das Datum dazu. Dienstag, weiß ich nicht, was ist das für ein 6. 5. Also 5. 5. Ja, 6 heute minus ist Nikolaus, 1. Ja, stimmt. Also 5. Dezember, am 5. Dezember war die Weihnachtsfeier von Nikolaus, von Publiplikator und witzigerweise mit einem alten Bekannten von Boost.me. Jetzt musst du fragen, wer? Ah, okay, Matthias, wer? Und zwar der berühmte Spitzenkoch Kolja Kleberg. Mit dem haben wir den YouTube-Kanal aufgebaut und diverse Facebook-Livestreams gemacht. Und der tourt gerade im Palazzo-Orchester und Palazzo-Show. Und die Palazzo-Show ist praktisch in so einem Zirkuszelt. Es ist praktisch ein Dinner mit einem Varieté zusammen. Und das Dinner kommt dann von Kolja Kleberg. Und das Varieté kommt von, weiß ich nicht mehr. Ich kenne ja nur Kolja Kleberg, den berühmten YouTube-Star. Jedenfalls haben wir da zusammen unsere Firmenfeier gemacht und es gab auch Wein und es gab Alkohol. Und das bringt mich zu der Frage, Daniel, das wollte ich dich mal fragen. Ohne dir zu sagen, wie ich mich gestern benommen habe, wie weit darf man auf einer Weihnachtsfeier eigentlich gehen? Was denkst du? Also, viele Leute, die mich kennen, wissen das ja. Ich habe kein Level, an dem ich aufhöre zu trinken. Das stimmt. Wenn ich trinke, dann trinke ich halt. Das Lustige an der ganzen Sache ist aber, ich kann mich halt immer noch benehmen. Auch nach 4 Flaschen Weißwein. Nein, ich das meistens. Ich konkretisiere, dein Benehmen hängt nicht von deinem Alkohollevel ab. Können wir es vielleicht so lassen? Genau, machen wir es so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass meine Erfahrung mit großen Weihnachtsfeiern hält sich tatsächlich in Grenzen, weil ich nie bei wirklich großen Firmen gearbeitet habe. Aber jetzt bist du bei Boost.me. Genau. Wie viele Leute kommen zur Weihnachtsfeier? 5? Ja. Siehst du? Okay, aber wenn ich da 2 Frauen grab him by the pussy mache, dann bekommst du es mit. Dann hast du alle Frauen der Firma erwischt. Ja. Ganz genau. Und ich kenne halt, halt nur so Geschichten, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich kenne halt so Geschichten, wo man in Firmen arbeitet, die irgendwie so 600, 700 Mitarbeiter haben, wo man auch auf der Firmenfeier die meisten Mitarbeiter das erste Mal sieht. Und wenn man da mal auf dem Klo knickknack, dann spricht sich das schon rum am nächsten Tag. Das stimmt. Aber bei 5 Leuten... Da fallen mir einige legendäre Weihnachtsfeiern von Axel Springer ein. Aber darüber hüllen wir jetzt mal Schweigen. Machen wir das? Ja. Ach man. Das gehört hier nicht her. Aber ja, ich weiß nicht. Also es gibt bestimmt so No-Gos, aber ich glaube, die gehören auch nicht nur auf Weihnachtsfeiern, sondern zum normalen Leben. Ich habe mal gelesen, dass der Chef als erstes gehen sollte. Ist das so? Mit anderen Worten, soll ich gehen? Also nicht jetzt, ja, sondern warum sollte der Chef als erstes gehen? Na, damit so ein bisschen die Lockerheit dann Einzug hält. Also es gibt dann natürlich auch coole Chefs, die dann mit denen man auch feiern und trinken kann. Und es gibt wahrscheinlich Chefs, die das irgendwie nicht so sollen. Aber ich habe neulich in irgendeinem Knigge zum Thema Weihnachtsfeiern gelesen, dass der Chef ab einem bestimmten Zeitpunkt sich einfach gehen soll. Vergehen. Vergehen soll. An wem? Der Chef sich an der Sekretärin, ist auch egal jetzt. Aber ja, es macht wahrscheinlich Sinn tatsächlich. Also wenn man halt irgendwie so einen Chef hat, von dem man sowieso schon Angst hat, dass der sich dann vielleicht besser früh auf den Weg macht, dass man halt... Hast du Angst vor mir? Ja. In welchen Zusammenhängen? Das erzähle ich nicht on air. Okay, na gut. Ich möchte darüber nicht Nächstes sprechen. Thema, nein. Wir haben, also Matthias tut so, als hätten wir eine Themenliste, aber das stimmt gar nicht. Haben wir nicht. Haben wir okay. nicht. Wir haben eigentlich hier nur so einen Zettel, auf dem steht, worüber wir sprechen möchten. Und da aber steht jetzt Weihnachtsfeier. Genau, wir können auch über was ganz anderes sprechen. Nein, einfach. Aber wir haben, da fällt mir zu unserer eigenen Weihnachtsfeier noch was ein. Ja. Und zwar fragte mich Corinna, was ich denn gerne zur Weihnachtsfeier machen würde. Und da habe ich gesagt, naja, eigentlich wäre geil so ein Weihnachtsbraten oder sowas. Aber wir haben ja sozusagen so anderthalb Vegetarier auch bei uns in der Firma. Ich gehöre nicht dazu, muss man dazu sagen. Und es ist aber völlig unmöglich, glaube ich, mit Corinna. Erzähl's. Du kannst ja mal von deiner Freundin erzählen, bei Corinna. Ja. Also, es begab sich zu jener Zeit, als der junge Daniel eine holde Maid traf, welche, wie sich rausstellte, Veganerin war, / immer noch ist. So, und unsere liebe Corinna, die ja sehr viel im Food-PR-Bereich gemacht hat und auch sich selber als Foodie bezeichnet, lebt halt nur für Fleisch. Sie lebt halt für Fleisch. Fleisch ist ihr... Ihr Gemüse. Ihr Gemüse, ja. Ich wollte dieses Buch jetzt nicht zitieren, aber ja, Fleisch ist ihr Gemüse. Und tatsächlich hat mir Josephine, das wäre dann die Dame Nummer 2 bei uns in der Firma, die selber auch Vegetarierin ist, mal erzählt, dass es bis Josephine eingestellt wurde, nicht mal möglich war, dass ein Vegetarier Corinnas Büro betrat. Aber sie mochte Josephine und von daher war das sozusagen dann der Icebreaker. Ja, oder der jetzt hat sich Corinna anderthalb Jahre an Vegetarier gewöhnt und jetzt muss sie noch sich an eine Veganerin gewöhnen. Das ist allerdings wirklich schwierig. Ich erzähle eine kleine Anekdote, und zwar das erste Mal, als ich deine Freundin oder deine Verlobte, muss man ja inzwischen sagen, kennengelernt habe. Es war der Tag, an dem ihr euch verlobt habt, muss man auch dazu sagen. Ja, das ist richtig. Da waren wir zusammen in einer Bar, was in trinken. Schwulen Bar. Genau, und ich habe mich sehr benommen und habe gesagt, ich mache jetzt einen guten Eindruck. Das stimmt. Und ja, wir haben was getrunken und so, und du hast den Fehler begangen und hast doch tatsächlich Baileys bestellt. Und du kommst ja nicht auf die Idee, dass du sitzt in einer Bar und trinkst, dass du da irgendwie auf vegan, vegetarisch oder so achten musst. Aber ja, es geht. Und Veganer sind da ein bisschen unentspannt. Tatsächlich, und Baileys ist mir, was mir wirklich vorher überhaupt nicht bewusst war, gar nicht so vegan. Irgendwie. Nee, aber darauf, wenn du einen kurzen bestellst, dann achtest du auch nicht. Und ich frage sie auch nicht, ob im Jägermeister vielleicht irgendwie Wildfleisch oder so drin ist. Mm. Keine Ahnung, weiß ich nicht, wie die das machen. Das ist halt einfach nur braun. Fleischsaft. Ja. Naja, jedenfalls gibt es bei Corinna nur Fleisch und deswegen gibt es auch auf unserer Weihnachtsfeier Fleisch. Oh, der Putzmann möchte nochmal reinkommen. Kommst rein, Herr Putzmann. Da ist er. Dürfen wir saugen überhaupt? Er fragt, ob er saugen darf. Hört man das? Das ist eine gute Frage. Probieren Sie es einfach mal. Hier nicht, aber den Rest probieren Sie es einfach mal. Oder eine halbe Stunde? Nee, einfach machen. Einfach machen, ja. Wir melden uns, wenn es nicht. Wir lassen ihn jetzt mal saugen. Ja. So. Matthias glaubt noch, dass ich das alles rausschneide. Was mache ich nicht? Ich fürchte, ja. Es bleibt einfach so. So, ich habe jetzt mal umgeblättert in unserem Ablaufplan. Wir kommen zu unserer ersten Rubrik. Oh, Rubrik. Welche Rubrik haben wir denn da? Fail der Woche. Erkläre, Matthias, was ist der Fail der Woche? Der Fail der Woche ist sozusagen irgendwas, was mit Influencern irgendwie so ganz, ganz panne gegen die Wand gelaufen ist. Ja, und ich glaube, wir finden jede Woche was. Deswegen haben wir diese Rubrik uns überlegt. Und tatsächlich... wir würden jeden Tag was finden. Wir würden jeden Tag was finden, aber jeden Tag möchte auch von uns keinen Podcast jemand hören, oder? Nein, ich glaube. Gut, wenn es gut läuft, dann machen wir das jeden Tag. Ich gebe zu. Lass uns einen Daumen da. Oder schreib's in die Kommis. Ja. Ach Gott. Es geht schon los. Hilfe. So, okay, Fail der Woche. Ich lese das einfach mal vor. Lies es mal vor, es ist ein Interview. Ich moderiere es an und du liest es vor. Okay. Es ist ein Interview mit einer Influencerin, und zwar Xenia van der Wootzen. Von der Wootzen, ja. Der Wootzen. Und das ist ein Interview, was Weiß mit ihr geführt hat, unter dem schönen Titel 10 Fragen an eine Influencerin, die du dich niemals trauen würdest zu stellen. Und jetzt kannst du es mal vorlesen. Ja, und die smarte Frage von dem Weiß-Reporter, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, war... auf jeden Fall jemand von der Weiß. Jetzt wisst ihr, warum das hier Flach- und Sachgeschichten heißt und nicht Lach- und Sach... Na, ist auch egal. Wie oft isst du kalt, weil du dein Essen erst fotografieren musst? Also ganz kurz, bevor ich die Antwort vorlese, allein diese Frage. Ich finde die Frage ganz geil. Oh Mann. Ich kann es mir vorstellen. Aber das ist so eine dumme Frage, wie fragt ein Veganer, wie oft isst du mittags nicht, weil du nichts Veganes findest? Das frage ich mich allerdings wirklich. Mhm, genau. Wie oft isst du denn nichts, weil du mittags, obwohl du isst mittags ja auch Fleisch? Nein, niemals. Doch, ich bin ja auch nur Teilzeit-Veganer, ich habe das ja schon gesagt. Also, Antwort von ihr, von Xenia van der Wootzen. Ich habe eine Taktik. Ich könnte es niemals aushalten, hungrig ein Foto zu machen, während eine Mahlzeit vor mir liegt. Deswegen bestellen wir immer direkt mehrere Sachen. Das Essen, das wir fotografieren, und Snacks und ein Sandwich für mich, damit ich vorher essen kann und wir in Ruhe die Fotos machen können. Schmidti? Jetzt weiß ich, warum es der Fail der Woche ist. Was ist los mit diesem Girl, ja? Ich meine, ich gebe zu, mir geht's auch so. Ja, manchmal, ich finde es ja irgendwie blöd, wenn man Essen fotografiert und vor allem, wenn man das bei Instagram irgendwie postet, weil du legst da so einen Filter drüber und dann legst du so einen Sepia-Filter über eine Gurke und dann ist es irgendwie, sieht es aus wie eine Banane oder andersrum, ja. Auf jeden Fall ist es immer irgendwie unappetitlich und du machst da ewig rum an deinem Handy und so und es wird kalt und man kann keine Gespräche führen. Aber ich gebe zu, manchmal, wenn ich einen toll angerichteten Teller habe oder mich an ein Essen erinnern möchte, dann fotografiere ich das auch. Ich poste das nicht, also oder ganz, ganz selten mal. Aber ich kann das verstehen, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Wenn du wirklich so 10, 20 Fotos machst von deinem Essen, dann wird es halt irgendwann kalt. Und wenn es nicht eine kalte Vorspeise war, ist halt blöd. Ja, aber also ich verstehe dieses... Also dieses ganze Food-Influencer und Food-Fotos, ich verstehe das sowieso. Also das Konzept geht sich mir noch nicht auf, muss ich sagen. Wirklich nicht. Also dabei weiß man, dass Food in Social Media sehr gut funktioniert. Ist ja, halt leider ja. Emotional und ja. Ja. Aber wir sollten das auch einfach so stehen lassen. Genau, es ist einfach der Fehler der Woche und jeder mag sich sein Urteil bilden. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Schreibt es in die Kommis. Schreibt es in die Kommis und lasst uns einen Daumen da. Hilft uns sehr. Nee, aber... zum Thema Eigenwerbung. Ihr könnt es wirklich bei iTunes mal eine Rezension da lassen oder sowas. Das hilft uns sehr. Yay. Und wo wir gerade beim Thema Eigenwerbung sind, was haben wir denn eigentlich morgen Abend vor, Matthias, am Donnerstag, dem 7.12.? Dass du diese Frage stellst, tatsächlich, ja. Es ist unfassbar. Also morgen am Donnerstag, den 7. Und ich hoffe, dass der Podcast vorher rauskommt. Das werden wir sehen. Da machen wir unsere erste Abendveranstaltung, und zwar hier im Büro. Ich habe vorhin schon die Adresse gesagt, das ist in Schöneberg, Hauptstraße 3, in Berlin-Schöneberg. Und da laden wir ein in unser illustres neues Büro und zu einer Veranstaltung, die haben wir genannt, jetzt kurz ganz innovativ, und zwar Brain Booster. Nein, das klingt, ist ja genauso wie dieser Podcast. Ja, wir bauen da eine Marke neben unserer Marke auf. Krass. Mega. Und Brain Booster, der Name ist Programm, also wir laden uns Leute ein, die zu einem Thema etwas erzählen, wo man noch ein bisschen was lernen kann, also für Brain, das Brain geboostet werden kann. Ja? Und unser erstes Thema ist Podcast. Und was ein Zufall, machen wir gerade einen Podcast an dem Tag. Das ist ein Podcast. An dem Tag, bevor wir den Brain Booster zum Thema Podcast machen. Ich dachte, wir machen hier eine Videoshow. Achso, hast du das? Ist das nicht YouNow? Aber wo ist denn jetzt die Kamera? Ich finde übrigens, wir könnten tatsächlich unsere Podcast-Aufnahmen bei YouNow streamen. Das wird bestimmt lustig. Da könnt ihr auch ein bisschen Kommis da lassen. Und einen Daumen. Ja, und Herzchen. Und Herzchen. Auf jeden Fall machen wir tatsächlich ein kleines Abendevent zum Thema Podcast. Und wir hatten ja gerade schon erzählt, Corinna ist ein Foodie und natürlich kümmert sie sich um das Essen und Getränke. Wissen wir schon, was es gibt? Und ich habe tatsächlich heute eine 200-Euro-Rechnung für Wein überwiesen. Und da kommt noch ein bisschen andere Getränke dazu und sehr, sehr leckeres Essen. Ich kann schon verraten, das wird arabisch sein. So, Corona wollte unbedingt arabisches Essen. Arab-Essen. Ja, aber erzähl doch mal, wer eigentlich kommt, Daniel. Also, ich komme, Corinna kommt, Matthias kommt. Gästen, die unser Brain boosten könnten, das tun wir ja bekanntermaßen wahrscheinlich eher weniger. Ach so. Zumindest an dem Abend. Ja, da haben wir tatsächlich, also... Ich glaube, auf anderen Veranstaltungen nennt man es dann Speaker. Okay. Okay. Wen haben wir da? Also, ich suche jetzt mal aus der Sympathie heraus, aus der Liste raus und sage, Sebastian Geißler kommt. Wer ist Sebastian Geißler, Matthias? Sebastian Geißler ist, ich glaube, der lustigste Redakteur, den die Berliner Morgenpost hat. Oh, die Morgenpost. Und die haben einen neuen Postcard an den Start gebracht. Und zwar Postcard? Heißt Postcard. Das ist doch ein viel geilerer Titel. Vielleicht verkaufen wir das der deutschen Post einfach. Ein Postcast. Oh, Business-Idee. Nein, und die Berliner Morgenpost hat einen Podcast gemacht, der heißt Molle und Korn. Hm. Das muss irgendwas, ich komme ja nicht aus Berlin. Kommst du aus Berlin eigentlich? Ja, ja. Molle und Korn muss irgendein Getränk sein, was irgendwas mit Berlin zu tun hat. Molle und Korn ist eigentlich, um da jetzt eine kurze Brücke zu unserem nächsten Gast zu schlagen, Ariana Barbouri kommt vom Herrengedeck. Und tatsächlich ist Molle und Korn das gleiche, was ein Herrengedeck ist. Also eine Molle ist in Berlin Bier. Mhm. Ja, und Korn ist klar. Okay. Und Herrengedeck ist Bier und Korn. Mein Englischlehrer hat immer gesagt, ein blinder Alkoholiker findet irgendwann mal ein Korn. Das stimmt. Ja. Hielt sie das sich wohl lustig. Wollte ich nur da reinwerfen. Das heißt, hallo Frau Schmidt. Jetzt aber zusammengefasst, Molle und Korn von der Berliner Morgenpost und Ariana mit ihrem Herrengedeck, ja? Wird im Berliner Podcast eigentlich nur noch gesoffen. Aber sie kommt ja nicht mit dem gesamten Herrengedeck. Nee, sie ist alleine. Also nur die Hälfte kommt. Also der Herr. Ja, aber ist sie das Bier oder ist sie das der Korn? Man weiß es nicht. Manchmal ist sie, glaube ich, beides zusammen. Aber das trotzdem gesoffen wird trotzdem irgendwie ein Podcast. Wieso trinken alle einen Podcast? Weil es witzig ist. Okay, wir trinken auch einen Podcast. Ja, das stimmt. Ganz kurze Empfehlung. Übrigens, Herrengedeck kann man sich durchaus mal anhören. Ariana macht das zusammen mit Laura Larsson. Das ist wirklich witzig, tatsächlich. Wo ist Laura nochmal Moderatorin? Bei welchem Berliner? KISS-FM. KISS-FM. Ja. Und es ist, kann man sich mal geben. Dazu kommt auch noch mein guter Freund Gero Langisch. Gero ist eine der drei Tanten bei Mikrodilettanten. Ein sehr netter Podcast, den es auch mittlerweile, glaube ich, schon seit 4 oder 5 Jahren gibt. Worüber berichten die? Was ist das Thema? Die sind wie wir, nur ohne Thema. Okay, wir haben Thema, stimmt. Also so Laber-Podcast. Okay, man das, alles klar, ich, aber kein, okay. Nö, aber eigentlich wie wir, nur ohne Hauptthema. Und nebenbei macht er auch noch das Textilvergehen mit. Textilvergehen ist quasi der Podcast, der sich um den ersten FC Union Berlin dreht. Erste FC Union Berlin? Der erste FC Union Berlin. Okay, gibt es auch einen zweiten eigentlich? Es gibt übrigens nie einen zweiten FC. Ach so, das heißt einfach nur FC, okay, das heißt, wir können uns auch erster Podcast zum Thema Influencer? Wir können nicht. FC Podcast Union. Okay, krass. Naja. Wer kommt noch? Rob Schimoniak kommt. Ich frage mich bis heute, und vielleicht frage ich ihn das morgen, warum er eigentlich Rob Schimoniak heißt. Also er ist auf jeden Fall kein Engländer, glaube ich. Also eigentlich, also wenn man so liest, dann heißt er Rob Schumonia. Ja, so. Schimankia. Auf jeden Fall nennt sich Rob Schimoniak, ist auch Radiomoderator, aber er erzählt morgen von seinem neuen Podcast-Projekt, und zwar Berlin Food Radio. Und da geht es wieder um Essen, da schließt sich der Kreis. Ja, also bei uns dreht sich alles ums Essen. Auf jeden Fall Berlin Food Radio ist ein neuer Podcast über Berliner Restaurants. Und die besuchen halt irgendwie dann die Restaurantchefs, Küchenchefs und so weiter und erzählen mit denen über Essen. Und ich bin ganz gespannt, was er morgen berichtet, wie es eigentlich funktioniert, wenn man über Essen berichten möchte, aber man nur hört. Warum machen denn diese Radiomenschen eigentlich alle Podcasts? Können die nicht in ihrem Radio bleiben? Da muss sich ja weiterentwickeln. Ne? So wie die Printjournalisten irgendwann angefangen haben, irgendwie Online-Artikel zu schreiben, ist wahrscheinlich mit den Radiojournalisten, die fangen jetzt an mit Podcasts. So würde ich das sagen. Ach so. Ja, Matthias ist immer sehr, sehr nett zu allen Menschen. Das muss man sagen. Ja. Matthias ist immer die Schweiz. Aber sozusagen, wenn wir über unsere Gäste morgen sprechen, wir haben ja noch einen fünften Gast. Und das ist eine perfekte Überleitung zu unserer neuen Republik. Zu unserer anderen Rubrik. Wollen wir das zusammen sagen? Den Titel? Nein, ich gucke gerade, wie ich eine Republik gründen kann. Okay. Aber bitte nicht hier. Also unsere neue Rubrik heißt, und zwar, das Lass mir ein Abo da der Woche. Oh ja, stimmt. Und zwar... Das ist eine schöne Rubrik. Und zwar tatsächlich unsere Empfehlung, also wir empfehlen in dieser Rubrik eigentlich andere Podcasts, andere YouTube-Kanäle, andere Social-Media-Auftritte oder Webseiten von Leuten, die wir cool finden, wo wir sagen, es lohnt sich, da mal reinzuhören. Aber wir müssen sie nicht nur cool finden. Ich würde sagen, also ihr könnt euch auch gerne bei uns bewerben für Lass mir ein Abo da, aber nur schriftlich, per Post, zweifache Ausführung und es müssen mindestens 100 Euro in dem Umschlag sein. Aber ich dachte, Influencer-Marketing ist teurer. Ja, aber für 100 Euro empfehle ich schon mal jemanden. Okay, na gut. Also je mehr natürlich, desto engagierter würde ich darüber sprechen. Aber das Podcast, was wir aber als erstes empfehlen, ist tatsächlich, die haben nichts bezahlt, weil es tatsächlich ein sehr, sehr schönes Projekt ist. Also nein, ich nehme es zurück, es ist kein schönes Projekt, es ist ein sehr wertiges Projekt. Und zwar stellen wir vor, diese Woche, den Podcast Al-Yom heißt der. Al-Yom. Und die Macher von Al-Yom sind auch morgen beim Brain Booster mit dabei, oder beziehungsweise, wenn die Podcast-Folge rauskommt, wahrscheinlich heute. Und zwar ist es ein Projekt, das ist erst am Montag gestartet. Am Montag, jetzt muss ich wieder das Datum sagen. Ja, am Montag, 4.12. ist das gestartet. Und zwar ein Projekt der Axel Springer Akademie. Ah, Springer. An der war ich auch mal. Und die machen tatsächlich, also die Teams, die dort an die Axel Springer Akademie kommen, die machen tatsächlich, wenn sie sozusagen in der Ausbildung sind, ein großes digitales Projekt. Das nennt sich Masterpiece. Und als ich noch an der Axel Springer Akademie war, haben wir was zum Thema, eine Website gebaut zum Thema Hyperlokaljournalismus. Und jetzt greift die Axel Springer Akademie einen anderen Trend auf, und zwar Podcast. Und die haben einen Podcast über ein sehr ernstes Thema gemacht, und zwar über den Giftgasanschlag in Syrien. Und da hören wir jetzt mal rein. In den Häusern lagen die Menschen da wie gelähmt. Aus ihren Mündern kam Schaum und ihre Augen waren so rot, als ob sie explodieren würden. Es ist ein barbarischer Angriff, der unbedingt aufgeklärt werden muss. Chemiewaffeneinsatz sind Kriegsverbrechen. Als mein Papa noch da war, hat er mir immer bei den Hausaufgaben geholfen. Jetzt gibt es keinen mehr, der mir hilft. Bei Assads Anschlag auf sein eigenes Volk am 4. April verliert allein der kleine Yusuf 29 Familienangehörige. Wir treffen ihn, wir erzählen seine Geschichte und wir erklären, warum uns das alle etwas angeht. Al-Yom, Syriens Kinder, das Giftgas und wir. Ein Podcast in 7 Folgen, zu hören bei Spotify, iTunes, Soundcloud und auf al-yom.de. Hinhören statt wegschauen. Also es ist eigentlich ein spannendes Projekt und ich bin gespannt, wie die anderen 6 Episoden sind. Ich glaube, 7 Episoden sollen es werden, und auf der Website kann man sich die Episoden dann immer anhören bzw. auch abonnieren. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt. Auch bei iTunes? Auch bei iTunes und bei Soundcloud und so. Überall, wo es sein muss, da ist der Podcast auch zur Verfügung. Schön. Ja, auf jeden Fall bei uns Brain Booster neben Al-Yom sind Ariana von Herrengedeck, Rob Schimoniak von Berlin Food Radio, Gero von Textilvergehen und den Mikro-Dilettanten. Sehr gut. Und Sebastian kommt von der Berliner Morgenpost bzw. von dem Projekt Molle und Korn. Hat ja eigentlich was mit Heiner Geißler zu tun? Wollen wir ihn das morgen mal fragen? Das fragen wir ihn morgen mal. Lebt Heiner Geißler eigentlich noch? Heiner Geißler ist gestorben, tatsächlich, dieses Jahr. Oder letztes Jahr, also relativ frisch. Also ich würde nicht sagen frisch, also er ist vor kurzem gestorben. Apropos gestorben, kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Like der Woche. Apropos gestorben, man wünscht es ja niemandem. Aber Bono war mal wieder in Berlin, habe ich gesehen. Stell dir vor, du fährst in Berlin in der U2 und plötzlich steht die Band U2 vor dir. Und ich weiß nicht genau, was schlimmer ist in Berlin, U2 zu fahren oder U2 zu hören. U2 zu hören. Was hörst du denn so für Musik? Wieso ist U2 nicht so deins? Weil Bono nicht so meint. Bono ist halt ein Vollidiot. Nur wegen der Paradise Papers? Nein, Bono war schon immer ein Vollidiot. Also bist du nicht pro Bono? Der braucht auch ein bisschen, bis er ankommt. Nee, ich bin nicht pro Bono. Apropos schlechte Wortwitze. Ja, ich habe einen Tweet gefunden, ja. Und zwar heißt einer der U2-Sänger heißt Edge. Und da twittert einer ein Foto von diesem Typen und schreibt dazu, würde gerne ein Foto aus der U2 senden, habe aber nur Edge. Ich finde ihn wirklich großartig. Der ist gut, aber den versteht man auch nur, wenn man sich die Zusammensetzung der Band U2 genau. Kennt. Ja, eigentlich kennt man nur Bono. Ja, ich weiß, ich wusste auch gar nicht. Ich würde gerne was twittern, habe aber nur Bono. Oh, ja, das stimmt. Das würde auch nicht lustig sein, tatsächlich. Doch, fände ich schon. Ja, ich weiß nicht. Nein? Ich würde sagen, wir springen einfach zu unserer nächsten Rubrik. Nein, ich möchte ein bisschen nicht weiter über Bono sprechen. Und zwar zum Hashtag der Woche. Und ich habe die ganze Zeit nach dem Hashtag gesucht, ja. Und ich habe mir so gedacht, was gibt's denn heute? Und dann dachte ich mir einfach... Welchen Tag haben wir heute? Den 6.12. Was könnte man am 6. Dezember machen? Es ist doch, ist nicht heute auch, ist nicht, Tag der Deutschen Einheit, ne? Nein, ist schon durch. Frohen Leichnam. Ich glaube schon tatsächlich durch. Das ist ärgerlich. Dann machen wir doch einfach Hashtag Nikolaus. Hey, Hashtag Nikolaus. Und da kann ich eine lustige Anekdote erzählen, und zwar... lag ich neulich abends völlig erschöpft von der Woche mit dir auf der Couch und... Er lag nicht, ganz kurz, er lag nicht mit mir auf der Couch. Nein, ich lag nicht mit dir. Ich lag völlig erschöpft von dir alleine auf der Couch. Danke, dass du das... Und wenn ich alleine auf der Couch liege, nehme ich mein Tablet und surfe ein bisschen im Internet und mache ein bisschen Online-Shopping, ja? Oder wie die Frau von der ARD zur IFA letztes Jahr zu sagen pflegte bei den Nachrichten, schauen Sie, ich habe ein Tableau in der Hand. Oh Gott. Ja, ja. Ja, die ARD und das Internet, ja. ja, genau. Also ich habe ein bisschen online geshoppt und habe diverse Sachen bestellt. Und es gab sich, also es trug sich zu, dass ich vergessen habe, was ich bestellt habe. Und dann auf einmal im Briefkasten eine gelbe Karte hatte von der Deutschen Post. Ich möge doch bitte ein Paket von der Post abholen. Und ich denke mir, scheiße. Also alles, was ich bestellt habe, habe ich schon längst bekommen. Was soll denn da jetzt noch kommen? Ich gucke da nochmal rauf, ob es ein böses Einschreiben mit irgendeinem Steuerbescheid war. War aber tatsächlich DHL-Paket. Ja, genau, ich hab an den Erpresser auch gedacht, aber ich dachte, der wird es ja wohl kaum über die Post dann zu, also der wird es dann kaum im Paketzentrum lassen. Na, also falls ihr es nicht wisst, vor ein paar Tagen wurde ein DHL-Paket voll mit Nägeln und ohne Zündsatz, glaube ich, gefunden. Ja. Weil irgendjemand erpresst die DHL. Aber erzähl nochmal, wo das gefunden worden ist. Das ist in Potsdam. Ja. Und was war an dem Tag? Innovationspreis Berlin-Brandenburg war an dem Tag auch in Potsdam. Potsdam, waren leider genau. Zu weit weg. Genau. Ja. Aber es kamen immerhin noch Leute. Ja, es kamen genug Leute noch. Auf jeden Fall habe ich tatsächlich vergessen, dass ich ein Paket bestellt habe und bin dann zu dieser Post hin. Und tatsächlich stand ich dann an in der Schlange, wie es bei der Post eben so ist. Und hab dann meinen Paketschein abgegeben und dann wurde ich auch bedient und die Frau ging sozusagen ins Lager und holte dann ein Paket raus und ich stand total gespannt da, was holt sie da jetzt aus diesem Lager? Und dann packt sie so ein grünes Paket drauf von Westwing. Von was? Hashtag Product Placement. Also ich habe was bei Westwing bestellt und ich habe es völlig vergessen. Was ist Westwing? Westwing, das muss man Männern erklären, das ist sozusagen eine, beziehungsweise anderen Männern erklären. Es ist eine Website, wo du... wo du halt Einrichtungsgegenstände kaufen kannst, also Teller und Lampen und Kerzen und aber alles also ich so nett. Kurz, das wäre ein Geschäft für Ehehygiene. Wieso Ehehygiene? Kennst du Ehehygiene noch? Nee. Früher hießen Sexshops mal Geschäfte für Ehehygiene. Aber wie kommst du jetzt von West Wing auf Ehehygiene? Weiß ich auch nicht. Also bei West Wing denke ich an House of Cards. Ja, das auch. Stimmt. Aber genau, von House of Cards kommt man dann auf Kevin Spacey und von Kevin Spacey auf Ehehygiene. Okay. Übrigens, ja, West Wing, wenn ihr das hört, wollt ihr nicht mal Influencer-Marketing mit uns machen? Ihr habt jetzt schon eine kostenlose Produktplatzierung bei uns im Podcast. Hallo West Wing. Aber ich erzähle weiter, genau. info@boost.me Nein, hello@boost.me Oh, hello geht auch. Oder Daniel@boost.me Daniel@boost.me, ja. Genau. Jedenfalls habe ich dieses Paket von West Wing dann entgegengenommen. Bin so nach Hause, habe das ausgepackt und dachte mir so, hey, heute ist Nikolaus und ich weiß überhaupt nicht, was drin ist. Ich wusste es wirklich nicht. Ich wusste das, als ich das Paket entgegengenommen habe, auch noch nicht, was ich bestellt habe. Das ist kein Scherz. Ich erzähle keine Legenden hier. So, und dann habe ich mir so im Stillen gedacht, und das habe ich auch heute getwittert irgendwie, ja, Paket irgendwie online bestellen, vergessen, was drin ist. Das ist sozusagen das Nikolaus des allein lebenden Mannes. Ja? Tatsächlich, ich meine, heute hat mir keiner was in die Stiefel getan. Ich hatte einfach nur mein Paket, was ich vergessen habe, was ich bestellt habe. Ja, aber dann muss man jetzt quasi immer als alleinstehender Mann 2 Wochen vor Nikolaus besoffen irgendwas bestellen? Ich glaube, die Post ist so langsam, dass es egal ist, was du bestellst. Du hast es in 2 Wochen einfach vergessen. Dauert halt lange, bis das Paket da ist. So. Jedenfalls habe ich jetzt ein Nikolaus-Geschenk gehabt. Was völlig langweiliges. Ich habe einfach nur neue Bettwäsche bestellt. Bei Westwing. Ja, bei Westwing. www.westwing.de Ja. Hashtag Product Placement. Wir müssen jetzt kennzeichnen, ja? Hashtag Ads. Aber wir wollen nicht dafür bezahlen. Ich muss das nochmal sagen. Wo bestellt ihr denn so eure Sachen? Schreibt es in die Kommis. Und lasst uns einen Daumen da. So. Matthias ist durch mit seinem... Ich bin durch am Ende meines Zettels. Das ist unfassbar. Wir sind auch schon bei 51 Minuten jetzt. Okay, das reicht aber auch. Du musst das ein bisschen zusammenkürzen. Ich habe gar nichts gekürzt. Oh Gott. Das hört sich doch kein Mensch an. Jetzt haben wir wahrscheinlich. Ich selber konsumiere ja auch ein paar Podcasts und alles unter 60 Minuten ist fein. Ja, aber du, immer. Weiß ich nicht. Du bist aber auch nicht der Durchschnittspodcaster. Wir überlegen uns mal, was wir nächste Woche machen können. Und der Putzmann saugt schon und ich glaube, der möchte uns jetzt hier auch bald raus. Es saugt und bläst der Heinzelmann. Wo die Mutti sonst nur saugen kann. Das ist ein schönes Schlusswort. Das ist es. Bis nächste Woche. Tschüss, Matthias. Bis dann, lasst ein Like da. Ciao. Däumchen wären Träumchen, hilft mir sehr, freut mich wahnsinnig.